Geschichte ist zeitlos, wird nie enden auf Erden. Eine Liebe wie unsere kann doch niemals sterben. In deiner Seele will ich weilen, einen frohen Moment. Werde immer dich lieben, tief in dir man mich fängt. Und an Tagen mit Schmerz füll meine Liebe im Herz. Sanft zu dir sie wie Wind kommt, in der sich dein Herz sonnt, in den Augen des Herrn. Wenn ich fort von dir, wirst du mich in Traum sehen, meinen Kuss spüren und mein Lachen dann hören. Fühlst du dich allein, hältst in Schweigen dich ein, denk, wie ich dich berühre, an das Geheimnis in mir. In deiner Seele will ich weilen, einen frohen Moment, werde immer dich lieben, tief in dir man mich. Tagen mit Schmerz für meine Liebe im Herz. Samt zu dir sie wie Wind kommt, in der sich dein Herz sonnt, in den Augen des Herrn. Wenn ich fort von dir, wirst du mich in Traum sehen, meinen Kuss spüren und mein Lachen dann hören.